B5 aktuell präsentiert. Den Europa-Report. Jeden Sonntag um 14.35 Uhr. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Am Mikrofon Nina Landhofer und dies sind einige unserer Themen in der nächsten halben Stunde. Ausstieg, die europäische Atompolitik. Aufmüpfig, tausende Franzosen protestieren gegen Präsident Nicolas Sarkozy und Abrechnung, Tony Blairs Memoiren. Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke, Energiekonzept, Brennelementesteuer. Wer statt des abendlichen Spielfilms gerne mal auf Koalitionskrach umschaltet, kam in der letzten Zeit auch auf diesem Feld voll auf seine Kosten. Bundeswirtschaftsminister Brüderle von der FDP stänkert dagegen seinen CDU-Kollegen vom Umweltministerium. Jeder macht Vorschläge und am Ende weiß niemand, wer was wie denn am liebsten hätte. Vielleicht schafft es ja die Bundeskanzlerin im Laufe des Abends, ein endgültiges Machtwort zu sprechen. In Europa zumindest geht der Trend seit Jahren schon dahin, sich vom Atomausstieg zu verabschieden. Nur Belgien hält bisher eisern an einem Ausstieg fest. Über die europäische Atompolitik berichtet Andreas Reuter. Weithin sichtbar funkelt das Atomium über Brüssel, gerade so, als wäre hier die Hochburg der Kernenergie. Doch das Gegenteil ist der Fall. Dürfen in Deutschland demnächst die Atomkraftwerke länger laufen, dann wäre Belgien das letzte Land in der EU, das einen Atomausstieg beschlossen hat und am ursprünglichen Zeitplan auch wirklich festhält. Doch auch Belgien rückt vom Atomausstieg langsam ab. Energieminister Paul Magnet hat schon vorgeschlagen, auch die belgischen Kernkraftwerke länger laufen zu lassen. Dann allerdings kam die Regierungskrise. Die Politiker haben jetzt andere Sorgen und das Gesetz, nach dem 2015 die ersten belgischen Kraftwerke vom Netz gehen müssen, besteht erstmal weiter. Ganz anders im Rest Europas. In Schweden dürfen nun sogar neue Kernkraftwerke gebaut werden, was dort 30 Jahre lang verboten war. Auch in Italien sagt die Regierung jetzt Atomkraft ja bitte, obwohl sich die Italiener sogar in einer Volksabstimmung dafür ausgesprochen hatten, die Kernkraftwerke abzuschalten. Auch Großbritannien hat sich vom Ausstieg verabschiedet. Die EU übrigens hat bei all dem nichts zu sagen. Sie schreibt zwar vor, wie schnell, wie viel CO2 eingespart werden muss, um das Klima zu schützen, aber nicht, mit welchem Energiemix das erreicht werden soll. Auch Energiekommissar Günther Oettinger gab sich da bei seinem Amtsantritt ganz zurückhaltend. Ich achte die Entscheidung Österreichs, in die Kernkraft nicht einzusteigen. Und ich kenne und achte die Entscheidung Frankreichs, weitere Kernkraftwerke zu bauen. Das heißt, ich bin einfach zu stark Demokrat, um diese Vielfalt Europas nicht zu erkennen und zu akzeptieren. Dafür will sich Oettinger darum kümmern, dass die Sicherheit von Kernkraftwerken in ganz Europa gleich streng geregelt wird und dass bei Atommülllagern nicht an der Sicherheit gespart wird. Standortdumping darf in keiner Form beim Thema Kernkraftabfälle eine Rolle spielen. Best Practice, hoher Standard, hohe geologische Sicherheit, nicht irgendwelche falschen Kostenargumente müssen bei der Entwicklung eines Endlagerkonzepts nationalstaatlich und europäisch, aber einheitlich, die entscheidende Rolle spielen. Auf jeden Fall müssten alle EU-Staaten endlich Konzepte vorlegen, wie sie ihren Atommüll dauerhaft und sicher lagern wollen. Als erstes kommunistisches Ostblockland leistete sich Polen vor nunmehr 30 Jahren seine freie Gewerkschaft, die Solidarność. Sie ebnete in Osteuropa den Weg zur Freiheit und damit auch zum Fall der Berliner Mauer. Es ist eine bewegende Geschichte, Massendemonstrationen, die berühmt gewordenen Streiks auf der Leninwerft, daraufhin Ausrufung des polnischen Kriegsrechts, das Verbot der Gewerkschaft. All das hat die Solidarność überstanden. Doch mit ihrer Politik der letzten Jahre haben diese aufregenden und historischen Jahre nichts mehr zu tun, meint mein Kollege Ludger Kacmierczak. Es wäre wohl besser gewesen, die Solidarność hätte diesen Jahrestag nicht gefeiert. Vielleicht wäre den Polen und den europäischen Nachbarn verborgen geblieben, in was für einem erbärmlichen Zustand sich die Gewerkschaft befindet. Sie hat sich zum Sprachrohr der Nationalkonservativen gemacht, zum Anhängsel der PiS-Partei des unerträglichen Populisten Jarosław Kaczynski. Der Staatspräsident, der Premier und mutige Solidarność-Aktivisten der ersten Stunde wurden beim Jubiläumskongress in Gdynia ausgebuht und ausgepfiffen. Von verbitterten und hasserfüllten Nationalisten, die nicht einmal merken, wie sie sich politisch instrumentalisieren lassen. Der Zustand der Gewerkschaft, die mit der Freiheitsbewegung der 80er Jahre nichts, aber auch gar nichts mehr zu tun hat, spiegelt den Zustand der Gesellschaft wider. Polen ist ein zerrissenes Land, in dem sich die Rechten, die Patrioten, die Erzkonservativen und die Liberalen, Moderaten und Progressiven unversöhnlich gegenüberstehen. Die Protagonisten sind heute dieselben wie vor 30 Jahren. Kaczynski, Komorowski, Borusewicz, Tusk und wie sie alle heißen, sie alle haben einmal Seite an Seite für dieselbe Sache gekämpft. Was sie damals zusammengehalten hat, war der gemeinsame Gegner, der Kommunismus. Als dieser 1989 besiegt war, brach die Solidarność nach und nach auseinander. Heute ist sie nur noch eine von vielen Gewerkschaften. Politisch spielt sie überhaupt keine Rolle mehr. Nur als Symbol hat sie noch eine Bedeutung. Sie steht für die friedliche Revolution im Osten Europas. Ohne Solidarność hätte es die deutsche Wiedervereinigung wahrscheinlich nicht oder erst viel später gegeben. Als Aktivisten haben die Männer und Frauen der ersten Stunde Großartiges geleistet. Als Politiker haben viele von ihnen später versagt. Auch Lech Wałęsa, der als Staatspräsident jede klare Linie vermissen ließ und der heute auch nur noch ein Symbol für den Freiheitskampf der 80er Jahre ist. Er ist den Feierlichkeiten ferngeblieben, weil er wohl geahnt hat, dass der 30. Jahrestag des Danziger Abkommens politisch missbraucht wird. Vielleicht aber hat er auch eingesehen, dass es nicht viel zu feiern gibt, allenfalls die Vergangenheit. Ein Kommentar von Ludger Kaczmierczak. In Paris haben gestern tausende Menschen gegen die Roma-Politik von Präsident Nicolas Sarkozy protestiert. Sie werfen ihm vor, aus politischem Kalkül Vorurteile gegen Minderheiten zu schüren. Der Präsident hatte einen harten Kurs gegen die Roma verordnet, nachdem Angehörige der Minderheit im Juli ein Polizeirevier verwüstet hatten. Zuvor war ein junger Roma nach einer Polizeikontrolle erschossen worden. Iffi Seibert. Der Minister für Immigration bekam ein Konzert vor seinem Amtssitz. Allerdings ein Protestkonzert. 300 Sänger und Künstler fuhren in einem Bus vor und sangen den Kultsong von Serge Gainsbourg, Les Petits Papiers. Laissez brûler les petits papiers, papiers de riz ou d'Arménie. Das Lied für Leute ohne Papiere und ohne Obdach, passend zur Vertreibung der Roma. Im ganzen Land gingen die Menschen gegen die Politik von Nicolas Sarkozy auf die Straße. Seit Wochen lässt er Roma aus Rumänien und Bulgarien, die sich illegal im Land aufhalten, in ihre Heimat zurückfliegen. Sie bekommen dafür 300 Euro, aber keine Zukunft. Viele sind nach ein paar Wochen wieder zurück, weil sie in ihrer Heimat nicht leben wollen oder können. Rauswerfen löst das Problem nicht, sagen die Menschenrechtsorganisationen, die die Demos mitorganisiert haben. Wenn man ganze Bevölkerungsgruppen stigmatisiert, nur wegen ihrer Herkunft, und sie dann den Stammtischen zum Fraß vorwirft, dann ist das staatliche Fremdenfeindlichkeit. Auch die Opposition marschierte mit. Sozialistenführerin Martine Aubry in ihrer Heimatstadt Lille, der Bürgermeister von Paris Bertrand Delanoë an der Bastille. Fast 140 Demonstrationen im ganzen Land. Es ist nicht besonders schwer, die einen gegen die anderen aufzuhetzen. Natürlich sind diese Roma-Lager ein Problem. Niemand sagt, dass es gut ist, dass Leute unter solchen Umständen unter uns leben. Aber als Präsident darf man sich so nicht verhalten, mit dem Finger auf diese Menschen zu zeigen und die Hunde auf sie zu jagen. Das macht man nicht als verantwortliches Staatsoberhaupt. In Radio und Fernsehen gaben Stars Interviews zum Thema Roma. Schauspielerin Emmanuelle Béart findet die Diskussion mittlerweile unerträglich. Das nimmt extrem beängstigende Züge an. Als der rechtsextreme Politiker Le Pen sowas vor 5 Jahren gesagt hat, sind alle auf die Straße gegangen. Jetzt ist es keine Frage mehr von rechts oder links. Ich kenne viele, die Sarkozy gewählt haben, aber heute gegen die Vertreibungen protestieren. Je pense que ça devient juste insupportable. So wie Camille, die mit der ganzen Familie gekommen ist und zum allerersten Mal demonstriert. Das ist wirklich schlimm. Egal für welche Partei man ist, sowas darf nicht sein. Man stigmatisiert Menschen wegen ihrer Herkunft. Franzosen und Ausländer werden mittlerweile unterschiedlich hart bestraft. Das hat nichts mehr mit Demokratie zu tun. Am Montag treffen sich Minister verschiedener europäischer Länder in Paris, um über das Roma-Problem zu sprechen. Innenminister Brice Hortefeux hat aber angekündigt, dass illegale Roma-Lager weiterhin aufgelöst und ihre Bewohner weiterhin in ihre Heimatländer abgeschoben werden. Ein Beitrag von Iffi Seibert war das. Es ist wie immer, wenn die britische Medienmaschinerie zu Hochform aufläuft. Knackige Schlagzeilen, schwarz gegen weiß, ein Spannungsbogen, der stündlich gesteigert wird. So war es auch vergangene Woche, als der ehemalige britische Premier Tony Blair seine Memoiren vorstellte. 3 Jahre lang hatte er geschwiegen, sich nicht eingemischt in die Politik seines Nachfolgers Gordon Brown. Dann gab er gezielt Interviews, kritisierte die Wahlniederlage seiner Partei und plötzlich war es, als ob er nie weg gewesen sei. Eine Abrechnung? Über die Neuerscheinungen und die Reaktionen aus London berichtet Silke Engel. Eine magische Nacht wie bei Neuerscheinungen von Harry Potter, die gab es nicht. Keine Schlangen vor den Londoner Buchläden, keine verkleideten Fans. Zwar wurden die 718 Seiten dicken Wälzer mit Tony Blairs festem Blick auf dem Cover wie sonst nur die Geschichten des Zauberlehrlings geheimnisvoll gehütet und erst am frühen Morgen vor dem ersten Verkaufstag ausgeliefert, in blauen Plastikkisten, dann zügig auf den Büchertischen platziert. Doch da blieben sie erst einmal liegen, obwohl die britischen Medien atemlos Enthüllungen verkündeten, vor allem Tony Blairs Seitenhiebe in Richtung Gordon Brown machten Schlagzeilen. Dabei sind die Bewertungen von Blair bei genauerem Hinsehen und Hinhören durchaus differenziert, mitunter sogar ausgewogen. All the way through, there was a residual respect, I think on both. Die ganze Zeit über haben wir uns gegenseitig respektiert. Unsere Teams waren da oft anderer Meinung. Aber Gordon Brown hat enormes Talent gezeigt, sich immer eingebracht. Er war eine beständige Größe meiner Regierung. In the end, his contribution was enormous. I mean, he was a huge solid figure for the government. Am Ende allerdings war die Rivalität oft nicht mehr auszuhalten, schreibt Blair. Und weiter, ob politische Gefühle oder emotionale Intelligenz, beides hat der Schotte einfach nicht. Der Grund für das Auseinanderdriften der einstigen engen Freunde. John Prescott von 1997 bis 2007, stellvertretender Premier, warnt davor, nur Tony Blairs Sicht der Dinge zu folgen. Einseitig ist das Interpretationssache. Wir haben doch alle schon Bücher geschrieben. Jetzt müssen wir auf Gordon Browns Interpretationen warten. Zudem unfair. Eigentlich sollte Brown früher übernehmen, aber dann ließ Blair einfach nicht los und Brown fühlte sich verschaukelt. Da musste er erst einmal drüber hinwegkommen. Auch Tony Blairs einstiger Spin-Doktor Alistair Campbell warnt davor, das Gewicht Browns in der Labour-Regierung zu unterschätzen. Viele haben Gordon Brown verehrt, in der Partei, in den Medien, wegen seines wirtschaftspolitischen Sachverstandes vor allem. Daher wäre es gar nicht gut angekommen, diese Figur mal eben aus der Regierung zu drängen. Darüber musste Blair sich auch im Klaren sein, welche Konsequenzen ein Rauswurf Browns bedeutet hätte. Would have been strengthened or weakened by the loss of one of its huge figures. Alles jedoch nicht wirklich neu, was die Memoiren da an Debatte auslösen. Auch nicht bei Blairs umstrittenster Entscheidung, die britischen Soldaten an der Seite der Amerikaner in den Irakkrieg zu führen. Die gerade von Kritikern immer wieder geforderte Reue, Blair hat sie vor dem Irak-Untersuchungsausschuss nicht gezeigt und liefert sie auch nicht in den Memoiren. How can you not feel sorry about people who have died? Wer beklagt nicht den Verlust von Menschenleben? Das wäre doch auch unmenschlich. Aber zu der Entscheidung, Krieg zu führen, stehe ich nach wie vor. Die würde ich nicht zurücknehmen. Das zu behaupten, entspricht einfach nicht meiner Auffassung. In den aktuellen Wettstreit um die Führung der britischen Sozialdemokraten aber will Blair jetzt nicht direkt eingreifen. Ihm sei nur wichtig, dass die Partei nach vorne schaut, um nicht eine Serie von Wahlen zu verlieren. Ähnlich sieht es John Prescott. New Labour or Old Labour, left or right. Old Labour, New Labour, rechter oder linker Flügel. Wichtig ist doch nur, dass die Partei am Ende hinter ihrer Führung steht. Insofern sollte auch mal das Erreichte der Labour-Regierung hervorgehoben werden. Das wurde viel zu wenig gemacht. Dann muss sich die Partei neu aufstellen, organisieren und sich um ihre Finanzen kümmern. Vorerst aber dürfte Tony Blair mit seiner Reise in die jüngere Vergangenheit die Schlagzeilen noch eine Weile bestimmen. Dazu hat die Werbetour in eigener Sache gerade erst begonnen. Nächste Woche schreibt der frühere Premier höchst selbst Autogramme in London, in einem Buchladen am Piccadilly Circus. Fans sowie Protestdemonstranten haben sich schon angekündigt. Der Begriff des lupenreinen Demokraten, mit dem Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder einst seinen Dudes-Freund Putin beschrieb, ist schon fast zum Schlagwort geworden, wenn man über Russland und die Demokratie spricht. Dabei ist das Land für Westeuropäer immer schon schwer zu verstehen gewesen. Das mag einerseits an der Mentalität liegen, doch andererseits wird gerne auch vergessen, dass die russische Politik davon geprägt ist, das riesige Reich zusammenzuhalten. Doch so langsam treibt das Verwirrspiel seltsame Blüten. Da forderte der neue Präsident Medvedev bei seinem Amtsantritt mehr Demokratie in seinem Land, doch noch immer werden Demonstranten niedergeknüppelt, Kritiker ausgeschaltet. Nun ist eine postkommunistische Schmähschrift veröffentlicht worden unter Pseudonym. Und der angebliche Autor soll gleich der Chefideologe des Kremls sein. In Russland wird nun heftig darüber diskutiert, könnte doch schließlich alles einfach ein Trick von Medvedev oder Ministerpräsident Putin sein. Über die Kunst des Imitierens in der russischen Politik philosophiert nun Christina Hamel. Die russische Demokratie erkundet ja bekanntlich so allerhand Sonderwege. Mittlerweile ist sie sogar im Reich literarischer Mystifikationen angekommen. Da schreibt ein Autor unter Pseudonym eine schonungslose postkommunistische Langzeitstudie in Form von Gangster-Fiction. Und schnell ist es ein offenes Geheimnis, dass sich hinter der Heimlichtuerei um die Autorschaft des Romans Okola Nulja, nahe Null, der Chefideologe des Kreml verbirgt, Wladislav Surkow, Schöpfer der gelenkten Demokratie. 112 Seiten umfasst seine schrille Exegese des gelenkt demokratischen Alltags, in dem kein Abgrund fehlt. Es liest sich, als hätte Russland Inventur. Schmiergelder, Amtsmissbrauch, Geldströme ins Ausland, kommerzielle Rechtsprechung, höchst einträglicher Patriotismus. Ein Endzeitroman als ausgebuffte Kreml-PR? Unter dem Stichwort Futurisierung rief Wladislav Surkow unlängst zu kultureller und sozialer Innovation, zu einem Trendwechsel in der Gesellschaft auf. Dass der Kreml dabei nun selbst das Studium seiner eigenen Dämonen betreibt und eine Analyse des eigenen maroden Betriebssystems vorlegt, ist das List der Verzweiflung? Russlands Machthaber träumen von einem Ruck durch die Gesellschaft und fürchten dabei doch jede politische Regung. Wie hieß es doch gleich immer bei den russischen Pionieren? Wir sind auf der Welt, damit Märchen wahr werden. Wie das funktioniert, erklärt der Journalist und Buchautor Valeri Panuschkin, der mehrere Studien über die Machtdynamik in Russland vorgelegt hat. Wir haben 100 Jahre Propaganda durchlebt, in denen Botschaften und der Sinn des Gesagten beliebig ausgetauscht wurden. Wir leben in einer verdrehten Welt, die ungefähr so funktioniert. Ich gebe hier mal ein abstraktes Beispiel. Alle Säugetiere füttern ihre Jungen mit Milch. Die Katze füttert ihre Jungen mit Milch, also ist sie ein Säugetier. Das ist logisch. Wir aber haben Jahrzehnte gelernt, alle Säugetiere füttern ihre Jungen mit Milch, die Katze füttert ihre Jungen mit Milch. Hurra, wir siegen! Das ist absurd. Doch genau diese Absurdität bestimmt viele ernsthafte Angelegenheiten in Russland. Zum Beispiel den zweiten Prozess gegen den ehemaligen Ölmagnaten Michail Chodorkowski, dem vorgeworfen wird, 350 Millionen Tonnen Erdöl gestohlen zu haben, wobei die Staatsanwaltschaft auch knapp 17 Monate nach Prozessbeginn nicht genau sagen kann, wie, wo und auf welche Weise dieses Öl gestohlen wurde. Ruski Narodnyi Kafka, russischer Volkskafka, nannte die Journalistin Xenia Solokova das Gerichtsverfahren, das tatsächlich ins Reich des literarisch Absurden lappt. Die Journalistin Julia Latinina fühlt sich ebenfalls mitten in Kafkas grausige Erzählung versetzt. Es fällt tatsächlich schwer, diesen Prozess zu beschreiben. Wer verstehen will, was da vor sich geht, sollte einfach den Prozess von Kafka lesen. Man kann sich beispielsweise unmöglich in die Gedanken des Staatsanwaltes einfinden. Da wurde der Vizepräsident einer internationalen Finanzberaterfirma aus den USA als Zeuge vor Gericht geladen, woraufhin der Staatsanwalt anzweifelte, ob der Übersetzer, den er mitbrachte, überhaupt kompetent sei. Der Übersetzer hatte in der UNO Gorbatschow und Jelzin gedolmetscht. Und dann verkündet der Staatsanwalt, und der Richter gab ihm recht, dass der internationale Finanzbericht von Chodorkowskis Ölunternehmen Yukos nichts mit dem Prozess zu tun habe. Ich hätte wirklich gerne gehört, wie es Chodorkowski gelungen ist, 20% der Ölfördermenge Russlands zu stehlen, ohne dass sich das in den internationalen Finanzbewegungen des Konzerns niedergeschlagen hätte. Das interessiert mich zum Beispiel sehr. Den Staatsanwalt aber offenbar nicht. Literarische Fiktion oder Wirklichkeit, Wahrheit oder Propaganda, echt oder Imitat. Die Frage ist mittlerweile eine der zeitfüllendsten Abendbeschäftigungen der Russen geworden. Die Lage zeigt sich dabei mehr als verwirrend. Da beschwört Präsident Dmitri Medvedev Reformen des Justizwesens und klagt den Rechtsnihilismus an. Doch dann werden in Moskau zwei Kunstkuratoren verklagt, weil sie die falschen Bilder ausgestellt haben. Medvedev verblüfft immer wieder mit Kritik an der Regierung, erprangert Korruption an und spricht mitunter sogar mit ausgewiesenen Kritikern des Systems. Doch dann wieder werden die Kompetenzen des Inlandgeheimdienstes FSB großzügig ausgebaut und als Verbesserung der Rechtsprechung verkauft. Ein Zugeständnis an die alten Garden um Putin, deren Widerstand gegen eine Liberalisierung des Landes groß sei, orakelt Valeri Panjushkin. Präsident Medvedev, он сам находится под домашним арестом. Präsident Medvedev steht selbst unter Hausarrest und Putin ist der oberste Wächter. Ich weiß nicht, wie sehr Medvedev selbst etwas ändern will, aber ich weiß, dass um ihn herum eine ganze Menge Leute in diesem System, das hier etabliert wurde, langsam zu ersticken droht. Sowohl beruflich als auch persönlich. Doch was, wenn am Ende auch der vermeintlich goldene Kremlkäfig Medvedevs Teil einer Inszenierung ist? Die Menschen hier sind keine Idioten, aber sie wollen alle so gerne glauben. Sie wollen glauben, dass endlich vernünftige Leute die Regierung in Russland übernommen haben, dass endlich eine vernünftige Politik stattfindet. An all diese Dinge möchten wir so gerne glauben. Und deshalb möchten wir auch überhaupt nichts hören, was dem widersprechen könnte. Das würde die Ruhe wieder zerstören, die wir ja jetzt scheinbar haben. Jedenfalls solange aus der Erde das Geld sprudelt und es sogar für die Rentner ein bisschen reicht. The show can go on.